Erster, der Krieg dauerte lange. David wurde immer stärker. Sauls Familie wurde immer schwächer. Zweiter, David hatte Söhne in Hebron. Sein erster Sohn war Amnon. Seine Mutter war Ahinom. Dritter, der zweite Sohn war Kileab. Der dritte Sohn war Absalom. Seine Mutter war Macha. Vierter, der vierte Sohn war Adonia. Der fünfte Sohn war Sephatja. Fünfter, der sechste Sohn war Jitrim. Diese Söhne wurden in Hebron geboren. Sechster, es gab Krieg zwischen Saul und David. Abner half der Familie von Saul. Siebter, Saul hatte eine Nebenfrau namens Rizpa. Sauls Sohn fragte Abner, warum warst du bei ihr? Achter, Abner wurde sehr wütend. Er sagte, ich helfe deiner Familie. Aber du schimpfst mit mir. Neunter, Gott hat David etwas versprochen. Ich werde David jetzt helfen. Zehnter, David soll der König von ganz Israel sein. Sauls Familie soll keine Macht mehr haben. Elfter, Sauls Sohn hatte Angst vor Abner. Er sagte kein Wort mehr. Zwölfter, Abner schickte Boten zu David. Er sagte, ich will dir helfen. Dann gehört dir ganz Israel. Dreizehnter, David sagte, gut. Aber bringe meine Frau Michal mit. Sonst darfst du nicht kommen. 14. David schickte Boten zu Sauls Sohn. Er sagte, gib mir meine Frau Michal zurück. 15. Sauls Sohn nahm Michal von ihrem Mann weg. 16. Ihr Mann weinte und ging mit ihr. Abner sagte, geh jetzt nach Hause. Da ging er weg. 17. Abner sprach mit den Chefs von Israel. Er sagte, ihr wolltet David als König. 18. Macht es jetzt. Gott hat gesagt, David rettet mein Volk. 19. Abner sprach auch mit den Männern von Benjamin. Dann ritt er zu David nach Hebron. 20. Abner kam mit 20 Männern zu David. David machte ein großes Essen für sie. 21. Abner sagte, ich hole ganz Israel zu dir. Du wirst ihr König sein. David ließ ihn gehen. 22. Joab kam mit seinen Soldaten zurück. Sie hatten viel Beute. Abner war schon weg. 23. Leute sagten zu Joab, Abner war beim König. Der König ließ ihn einfach gehen. 24. Joab ging zum König. Er fragte, was hast du getan? Warum ist Abner weg? 25. Abner will dich nur belügen. Er will sehen, was du tust. 26. Joab schickte Boten hinter Abner her. Sie brachten ihn zurück. David wusste nichts davon. 27. Abner kam zurück nach Hebron. Joab wollte leise mit ihm sprechen. Dann tötete Joab ihn. 28. David hörte das später. Er sagte, ich bin nicht schuld an Abners Tod. 29. Joab und seine Familie sind schuld. Sie sollen krank werden oder Hunger haben. 30. Joab und sein Bruder töteten Abner. Abner hatte früher ihren Bruder getötet. 31. David sagte zu Joab, sei traurig. Trage alte Kleider und weine. David ging hinter dem Toten her. 32. Sie begruben Abner in Hebron. Der König und alle Leute weinten laut. 33. Der König sang ein trauriges Lied für Abner. Er fragte, warum musstest du so sterben? 34. Deine Hände und Füße waren frei. Böse Männer haben dich getötet. Alle weinten noch mehr. 35. Die Leute wollten, dass David etwas isst. David sagte, ich esse erst am Abend. 36. Das Volk sah das. Sie fanden gut, was der König tat. 37. Alle wussten jetzt, der König wollte Abner nicht töten. 38. Der König sagte, heute ist ein wichtiger Mann gestorben. 39. Ich bin der König, aber ich bin schwach. Joab und sein Bruder sind zu hart. Gott soll sie bestrafen.